Die Versuchung des heiligen Antonius nach dem gleichnamigen Roman von Gustave Flaubert aus dem Jahre 1874. Auch das Kleinste gut zu machen war mir eine Pflicht. Ein Quell der Gnade vom Himmel in mein Herz. Versiegt. Der Himmel ist im Norden perlgrau. Die Sonne geht unter. Purpurfarbene Wolken ziehen über das blaue Gewölbe wie eine riesige Feuermähne. Der Strahl der Flammen verglüht und azurblau verwandelt sich in blasses Perlmutt. Ich habe auf meinem Kreuz 80 Pfund Bronze getragen, mich am ganzen Körper von Insekten stechen lassen. Wie Makarios. Hoch oben in den Bergen der Thebais zeigt sich im schroffen Stein eine Terrasse, halb mondförmig eingeschlossen von blankem Fels. Wenn ich essen könnte, nur einmal. Darauf steht die Hütte des Eremiten, aus Lehm und Schilf. Ein Stück Fleisch. Mit flachem Dach und ohne Tür. Oder in eine Weintraube beißen. Davor sitzt der heilige Antonius und flicht eine Matte aus Stroh. Barmherzige Seelen. Man gibt nichts mehr. Im Ziegenfell, mit langem Bart und langen Haaren. Wenn ich nur eine kleine Summe hätte. Wenigstens für ein Werkzeug. Man kann im Inneren der Hütte einen Krug und den winzigen Rest eines Schwarzbrotes erkennen. Ich habe nicht mal Sandalen. Ich habe alles den Armen gegeben und meiner Familie. Meine Kräfte. Ach, alle haben mich beschimpft, als ich von zu Hause wegging. Meine Mutter. Nein, das darfst du nicht, Antonius! Und meine Schwester. Warum soll er bei euch verkümmern? Lass ihn los! Geh vor die Tür! Los, komm! Antonius! Schnell! Mama liegt im Sterben! Meine Mutter. Halt dich hier fest! Ammonaria! Und Ammonaria. Ammonaria! Bleib bei meiner Schwester! Als Kind habe ich sie jeden Tag getroffen. Und hilf ihr! Wie lange sie hinter uns hergelaufen ist. Die Ringe an ihren Füßen blitzen im Staub. Der alte Asket, der mich geholt hat, wirft Steine nach ihr und flucht. Du wirst Hunger leiden, bis dein Magen dich auffrisst. Aber Ammonaria ist immer weiter gelaufen. Immer weiter. Und ich habe sie alle nie wieder gesehen. Zehn Schritte von der Hütte entfernt steht ein hohes Kreuz und eine alte Palme, die sich über den tiefen Abgrund neigt. Auf meinen Befehl hin wurden heilige Zufluchtshütten gebaut. Für viele, für sehr viele Mönche. Im Büßerhemd! Der Blick öffnet sich zur Wüste hin. Gleichmäßige Wellen aus Sand bis zum Horizont, wo die libysche Gebirgskette von der untergehenden Sonne in violetten Nebel getaucht wird. Ich habe Kranke aus der Ferne geheilt. Dämonen ausgetrieben, 53 Nächte nicht geschlafen, wie Pacomius. Und alle Geköpften und Gefolterten sind vielleicht weniger tapfer als ich. Mein Leben! Die Büsche, die Steine, die Erde, alles erscheint hart wie Bronze. Und über allem schwebt ein goldener Staub, so zart, dass er sich verliert im letzten Zittern des Lichtes. Einmal in Alexandria, vor dem Tempel in der prallen Sonne, eine nackte Frau, gefesselt an eine Säule. Zwei Soldaten peitschen sie aus. Und bei jedem Hieb wendet sich ihr ganzer Körper. Sie dreht sich zu mir mit offenem Mund. Und über die Köpfe hinweg, durch die langen Haare hindurch, sieht sie mich an. Ich dachte, Ammonaria. Aber diese war größer und schön, atemberaubend. Der Himmel ist jetzt rot, die Erde ganz schwarz. Die Nacht ist ruhig, zahllose Sterne flimmern. Aus der dunklen Nacht blitzen Augenpaare hervor, ein Rudel Schakale. Sie fliehen. Einer bleibt. Na komm her, ich will dich nur streicheln. Dann geh doch zu den anderen. Meine Schüler haben mich auch verlassen. Alle, auch Hilarion. Was hab ich nur? Was hab ich? Ich rieche Haare. Hierher! Komm! Ist da jemand? Willst du Frauen? Gold. Ein blitzendes Schwert. Du wirst laufen. Das ganze Volk bewundert dich. Schlaf ein. Du wirst sie schlachten. Schlaf. Warum sowas? Erbärmlich. Erbärmlich! Wo ist die Geißel? Die Geißel! Er nimmt ein Bündel Stricke mit eisernen Nägeln und richtet sich zum Himmel auf. Nimm meine Buße, oh mein Gott. Verwirf sie nicht in ihrer Schwäche. Mach sie beißend, lang, maßlos. Es ist Zeit. An die Arbeit! Nein, kein Mitleid. Die Märtyrer haben ganz anderes ausgehalten. Nicht wahr, Monaria? Hier für dich. Ein Kitzeln durchfährt mich. Schmerz. Diese Lust. Zwischen den Felsen tauchen Fahnen und Reiter auf. Schwer bepackte Maultiere, Frauen in gelben Tüchern rittlings auf Kamelen. Sklaven breiten bunte Teppiche aus. Ein weißer Elefant mit einer Netzdecke aus Gold trägt auf einem blauen Wollkissen eine Frau mit gekreuzten Schenkeln und halbgesenkten Lidern. So herrlich gekleidet, dass Strahlen von ihr ausgehen. Der Elefant beugt die Knie, die Menge wirft sich nieder und die Königin von Saba gleitet herunter. Schöner Eremit. Sie schreitet über die Teppiche zum heiligen Antonius. Mein Herz vergeht. Schöner Eremit. Eine Kette aus Goldplättchen läuft unter ihrem Kinn entlang, steigt über die Wangen hinauf, dreht sich um ihr aufgetürmtes Haar, fällt wieder hinunter und endet in einem Skorpion aus Diamanten, dessen Zunge zwischen ihren Brüsten ruht. Ich habe Späher ausgeschickt, die auf allen Straßen nach dir gefragt haben. Auf der linken Wange hat sie ein dunkles Muttermal und sie atmet mit leicht geöffnetem Mund. Ich habe nachts geweint. Denn ich liebe dich. Oh ja. Sehr. Sie zieht ihn am Bart. Lach doch, schöner Eremit. Du wirst sehen, ich bin sehr lustig. Wenn du erst mein Mann bist, werde ich dich kleiden, ich werde dich parfümieren und enthaaren. Der heilige Antonius steht unbeweglich vor ihr. Bleich wie eine Leiche. Ich habe dir Hochzeitsgeschenke mitgebracht. Komm, such dir was aus. Sie schlendert zwischen den Sklaven und den ausgebreiteten Waren umher. Elfenbeinschnitzereien vom Ganges, Zahnstocher aus den Borsten des Tascha. Aber komm doch, komm. Sie zieht ihn am Ärmel. Er widersteht. Bringt mir die Elfenbeinkassette. Man läuft zum Elefanten und bringt eine kleine, verzierte Schatulle. Versuch sie zu öffnen. Niemand kann es. Sie legt ihre Hände auf seine Wangen. Küss mich, dann verrate ich es dir. Er weicht zurück. willst du nicht? Sieh mir in die Augen. Antonius folgt gegen seinen Willen. Alle, denen du begegnet bist, von der singenden Hure an der Brücke bis zur Dame am Hof. Alle Formen, die du gesehen hast, deine Fantasien, begehre sie. Ich bin keine Frau. Ich bin eine Welt. Meine Kleider brauchen nur zu fallen. Und du findest in meinem Körper jedes Mysterium. Ein Zittern durchfährt seinen ganzen Körper. Meine Küsse schmecken wie eine Frucht, die in deinem Herzen schmilzt. Öffne deine Lippen. Antonius kreuzt die Finger und streckt sie der Königin von Saba entgegen. Wie? Du verachtest mich? Ha! Das wirst du bereuen, schöner Eremit. Los, pack den Krempel wieder ein. Los, pack den Krempel wieder ein. Er will los, nicht. Alles einpacken. Zuerst die Tepp, bitte. Die Versuchung war groß. Aber wie ich sie abgeschüttelt habe. Da bemerkt Antonius auf der Schwelle seiner Hütte ein Kind. Klein, aber stämmig. Ein kleiner Diener der Königin. Das Kind zittert. Wer bist du? Mondlicht bricht durch die Wolken und fällt auf die schlurweißen Haare seines zu großen Kopfes. Dein ehemaliger Schüler, Hilarion. Du lügst. Hilarion lebt schon seit vielen Jahren in Palästina. Ich bin zurückgekommen. Ich bin es wirklich. Aber sein Gesicht war strahlend wie die Morgenröte. Rein und heiter. Nicht so düster und verschrumpelt wie dieses. Ich bin erschöpft von langer Arbeit. Die Stimme klingt auch ganz anders. Weil ich bittere Dinge esse. Und die weißen Haare? Ich hatte großen Kummer. Kann das sein? Ich war nicht so weit weg, wie du glaubst. Vor 20 Tagen haben dir die Nomaden Brot gebracht. Vorgestern hast du einen Matrosen nach einer Zange gefragt. Er weiß alles. Ich habe dich überhaupt nicht verlassen. Aber über lange Zeit hast du mich nicht bemerkt. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Besonders heute Nacht. Antonius holt eine glühende Kohle aus der Asche und entzündet eine Fackel. Alle Todsünden haben dich heimgesucht. Aber sie zerbrechen alle an einem Heiligen wie dir. Oh nein, nein. Ich versage ständig. Meine Seele bleibt nicht ungerührt und standhaft. Dieses abgesonderte Leben ist nicht gut für dich. Im Gegenteil. Der Mensch ist Geist und muss sich zurückziehen vom Vergänglichen. Jede Tat erniedrigt ihn. Ich möchte nicht mal mehr mit meinen Füßen die Erde berühren. Um ungestört deine maßlosen Gelüste auszuleben? Du verbietest dir Fleisch und Wein, Bäder und Sklaven, aber deiner Fantasie erlaubst du nackte Frauen und jubelnde Mengen? Das Geheimnis deiner Keuschheit ist Verdorbenheit. Der Besitz der Wahrheit erzeugt Freude. War Jesus traurig? Er verwandelte Wasser in Wein und vergab den Sünderinnen. Hör auf! Hör auf! Schüttle das Ungeziefer aus deinen Lumpen. Dein Gott ist kein Moloch, der Fleischopfer verlangt. Allein das Martyrium schenkt uns die Lehre der Wahrheit. Das Bemühen, Gott zu verstehen, gilt mehr als alle Kasteiung. Welche Autorität? Hilarion! Ich glaube, du wächst. Hilarion ist tatsächlich größer geworden. Antonius schließt seine Augen, um ihn nicht mehr sehen zu müssen. Beruhige dich, guter Eremit. Das Geheimnis, das du besitzen möchtest, wird von Weisen gehütet. Du wirst sie sehen und das Unbekannte wird sein Angesicht entschleiern. Der Weg ist weit und ich bin schwach. Oh, wissende Männer sind nicht so selten. Einige sind sogar ganz in deiner Nähe. Hier. Und Antonius steht vor einer riesigen Basilika. Tief aus ihrem Innern flackert wunderbares Licht. Von derselben Substanz. Vater und Sohn sind beide Erscheinungsformen desselben Gottes. An einem reich gedeckten Tisch feiern Gläubige ein Liebesmahl. Hilarion geht zu ihnen. Alle grüßen ihn. Ja, ich komme später zu euch. Antonius bleibt dicht bei ihm. Er sieht Frauen in Männerkleidung. Mit kurzgeschorenen Haaren. Er fürchtet sich vor ihnen. Wir waren in Jericho, als er die Heuschreckenfresser besuchte. Er war nur ein Mensch. Ich habe ein Bild von ihm. Willst du es sehen? Hör auf zu zittern. Das sind Christinnen, die ihre Männer bekehrt haben. Komm. Tausendmal nein. Sein Leib ist himmlisch. Unmöglich. Das Konzil der Sohn von ist nicht gleich hat dem das Vater. Gegenteil entschieden. Sonst hätte er nicht gesagt, Vater, nimm diesen Kelch von Was mir. Wollen Sie? Der Herr hat gesagt, ich habe noch vieles mit euch zu reden. Sie wissen um diese Dinge. Komm. Und er drängt ihn zu einem goldenen Thron, auf dem regungslos der Prophet Mani sitzt. In der linken Hand hält er ein Buch mit Bildern. Mit der rechten lässt er seinen Globus kreisen. Es gibt nur eine einzige Seele, überall hin ausgebreitet wie das Wasser eines Flusses. Sie ist es, die im Wind seufzt, die im Marmor knirscht beim Sägen und die in der Stimme des Meeres brüllt. Die Seelen, welche diese Welt verlassen, wandern zu den Sternen, die lebende Wesen sind. Was für eine absurde Vorstellung! Ha! Inwiefern? Antonius will antworten, aber Hilarion flüstert ihm zu. Das ist der gewaltige Origenes. Zuerst kehren sie zurück zum Mond, dann steigen sie auf zur Sonne. Ich wüsste nicht, was uns hindert, das zu glauben. Darum verzichtet, fastet. Die Engel haben die Seelen gemacht, jawohl. Der Teufel. Die Engel haben die Seelen gemacht. Der Teufel hat die Erde erschaffen. Siehe, der Teufel selber. Entsetzlich! Antonius droht zu fallen. Hört auf! Hilarion gibt ihm Halt. Du verzweifelst zu schnell. Hört mich! Du verstehst sie falsch. Ewig! Hör ihn an. Die Materie. Und auf ein Zeichen von Hilarion spricht Valentin. Mit spitzem Schädel und einer silbernen Tunika. Die Welt ist das Werk eines rasenden Gottes. Das Werk eines rasenden Gottes? Wieso? Von einem schlechten Geist, dem Acharamut, entstammte der Demon, der Schöpfer der Welt. Origenes packt Antonius am Arm. Und das Reich Gottes wird beginnen. Antonius unterdrückt einen Schrei, da nimmt ihn schon Basilides am Arm. Das höchste Wesen mit unendlichen Emanationen heißt Abraxas. Und der Heiland mit all seinen Tugenden, Kaulakau. Hilarion ist verschwunden. Das heißt Linie auf der Linie oder gerade auf gerade. Und Antonius wird von der Menge zu den Carpokratianern gedrängt, die zusammen mit Frauen auf scharlachroten Kissen liegen. Bevor du zurückkehrst in das All-Eine, musst du durch eine Reihe von Zuständen und Handlungen gehen. Der Gatte wird zu seiner Frau sagen, erbarme dich deines Nächsten und sie wird es mit dir machen. Die Nikolaiten sitzen um ein dampfendes Gericht. Das ist Fleisch für die Götzen. Nimm. Es ist erlaubt, sich vom Glauben abzuwenden, wenn das Herz rein ist. Gib deinem Fleisch alles, was es will. Versuche es auszurotten mit Ausschweifungen. Ein Markusianer führt Antonius hinter einen Wandteppich. Dort steht ein Mann mit Eselskopf. Das ist Sabaoth, der Vater des Teufels. Um seinen Hass zu zeigen, spuckt der Markusianer auf den Kopf des Esels. Ein Mann springt auf, der mit einer Geißel wütend um sich schlägt. Ungeziefer! der Schulen. Meister! Rein vor da! Zu mir! Antonius erkennt Tertullian und stürzt auf ihn zu. Feiert die Jungfrauen! Betet! Meister! Weinet. Antonius versucht ihm zu folgen. Feiert euch! Zu mir! Weg mit den Büchern! Tertullian taucht unter in der aufgebrachten Menge. Nach Jesus ist die Wissenschaft nutzlos! Doch plötzlich steht der mächtige Montanus vor ihm. Beruhigt euch, meine Tauben! Im schwarzen Mantel, groß wie ein Riese. Seine Augen blitzen im dunklen Gesicht. Nach dem Zeitalter des Vaters und des Sohnes beginnt nun mit mir das Zeitalter des Heiligen Geistes. Antonius macht eine Geste des Erstaunens und Montanus blickt ihm in die Augen. In nie zu stillender Liebe verzehrt ihr euch an meiner Brust. Und sie ist so stark, dass ihr nun die Seelen mit euren Augen sehen könnt. Oh, wie ihr vor Angst schreit, wie sich eure schmerzenden Glieder. Da drängen die Kainiten zwischen sie und werden von der Horde der Zirkumzillionen verdrängt, die ihre eisernen Keulen schwingen. Schlag den Armen, der den Esel um seine Decke beneidet. Wir sind die Heiligen. Das Heil liegt im Martyrium. Das Heil liegt einzig im Martyrium. Wir fallen im Martyrium. Das Heil liegt im Martyrium. Statuen werden ruiniert, Gemälde, Truhen und tausend Kostbarkeiten, deren Sinn sie nicht verstehen und die sie deswegen verabscheuen. Die Frauen umschlingen die Knie der Einsiedler, um sie zu erweichen. Sie werden zurückgestoßen. Das Blut spritzt an die Wände, rieselt aus den enthaupteten Rümpfen und bildet am Boden üppige rote Pfützen. Antonius ist bis zu den Kniekehlen besudelt und wartet darin herum. Er schlitzt Bäuche auf, wirkt, zerrt Greise am Bart, zerquetscht Kinder, verprügelt Verwundete. Er saugt die Tropfen von seinen Lippen und bebt vor Freude. Da schäumt die Wut in der Basilika über. Die Säulen beginnen zu schwanken und die Mauern weichen zurück vor der wogenden Menge, in der jeder Kopf wie eine Welle aufspringt und brüllt. Antonius wird ohnmächtig. Und er stürzt in die Holzspäne, die vor seiner Hütte am Boden liegen. Sachte brennt die Fackel, die ihm aus der Hand geglitten ist. Er öffnet ein Auge und sieht deutlich den Nil, der im Licht des Mondes wie eine große weiße Schlange durch die Sandmassen gleitet. Und er schließt das Auge wieder. Da umgibt ihn die Wölbung eines Gefängnisses. Einem greisen Mann mit weißem Haar schwinden die Kräfte und er sinkt zu Boden. Was denn? Er hatte vor einer Statue der Minerva nicht bezahlen wollen. Gerade du, Vater, du solltest uns ein Vorbild sein. Vielleicht wird durch deinen Tod ein ganzes Volk bekehrt. Durch die Gitterstäbe hindurch, in einem anderen Käfig, bemerkt Antonius Löwen, die rastlos auf- und abschreiten. Dahinter eine Reihe Sandalen, nackte Schenkel- und Purpurfransen. Darüber vollbesetzte Ränge, die symmetrisch aufsteigen. Für die Ritter, Senatoren, Soldaten und Kurtisanen mit wallenden Federbüschen. Unsere Welt ist eine abscheuliche Ansammlung von Nichtigkeiten. Nur einige wenige können dieses Jammertal verlassen, ohne zu siechen. Das seid ihr. Sie rufen euch Märtyrer. Die Märtyrer zittern. Märtyrer? Ich aber nenne euch die Auserwählten. Sofort ist Antonius ergriffen von Liebe. Er wünscht sich, sein Leben dem Heiland hinzugeben, aber er weiß nicht, ob auch er einer dieser Märtyrer ist. Was würdet ihr denn sagen, wenn man euch verbrennen würde? Mit glühenden Eisenplatten? Oder wenn eure Körper von Pferden zerrissen würden? Ihr aber werdet nur den Tod eines Jägers sterben, der im Wald überrascht wird. Ein Tierbändiger betritt den Kerker. Hier, gib das weiter. Eine Schale Wein wird hastig herumgereicht. Und dann macht euch bereit. Die Märtyrer umklammern sich. Die Tür des Käfigs wird geöffnet und ein Löwe tritt heraus. Er durchquert die Arena mit langen, schrägen Schritten. Es folgen die anderen Löwen. Ein mächtiger Bär, zwei Panther und einige Leoparden. Sie zerstreuen sich wie eine Herde in der Prärie. Die Christen wanken. Und um es zu beenden, schubsen sie sich vorwärts. Die Fackel hat die Holzspäne in Brand gesetzt und die Flammen haben seinen Bart versenkt. Er tritt das Feuer aus, bis nur noch Asche übrig bleibt. Wo ist eigentlich Hilarion? Ich habe ihn doch gesehen. Was habe ich gesehen? Diese Augen. Diese Schreie. Warum so ein Wahnsinn? Sie glauben, das seien die Wege zu Gott. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Und er sieht am Boden im Dunkeln Blätter vorbeiziehen. In Gestalt von Tieren und Zwergen. Wie dumm muss man sein, so etwas anzubeten? Oh ja, extrem dumm. Antonius ist nicht überrascht, Hilarion plötzlich wiederzusehen. Nun ziehen vor ihren Füßen die Götzen aller Nationen vorbei. Aus Holz, aus Metall, aus Granit, aus Federn und genähten Fellen. Bei einigen kracht es in den Gelenken oder es rieselt Sand aus den Löchern ihrer Bäuche. Antonius und Hilarion krümmen sich vor Lachen. Diese Götter werden immer menschenähnlicher und sie beginnen, Antonius zu reizen. Weg mit euch! Er schlägt einige mit den Fäusten, andere tritt er mit Füßen. Weg mit euch, weg! Verschwindet! Da werden auf steinernen Altären Menschen geschlachtet oder an Bäume genagelt. Und einer der Götter aus rot glühendem Eisen verschlingt Kinder. Nein! Götter fordern immer Opfer. Deiner hat sogar von Leib. Sprich nicht weiter, bitte! Auf der linken Seite des Felsens zeichnen sich undeutlich drei Köpfe ab. Ihre Hautfarbe schimmert zart im Dunkel. Sie fangen an, sich zu bewegen und werden zu Göttern. Auf der anderen Seite des Felsens quellen drei Göttinnen hervor. Auf ihren Schultern wachsen Arme. Sie reiten auf Vögeln, träumen auf goldenen Sitzen, befehlen, trinken Wein und riechen an Blumen. Mit weit geöffnetem Mund versinkt Antonius sprachlos in diesem Schauspiel. Plötzlich erscheint ein nackter Mann vor ihnen auf dem Boden, mit gekreuzten Beinen. Ich bin der Meister des großen Mitgefühls, die Rettung der Kreaturen. Seine Hände ruhen mit geöffneter Fläche auf den Oberschenkeln. Auf seinen Fußsohlen sind zwei Sonnen und er sitzt vollkommen unbeweglich. Ich wollte als Mensch geboren werden, um die Welt zu befreien. Für meine Geburt suchte ich also eine passende Frau. Verheiratet mit einem König, gütig und besonders schön. Und als der Mond ganz voll war, stieg ich aus ihr heraus. Und die Sterne blieben stehen. Und da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. Antonius sieht diesen Mann noch aufmerksamer an. Man brachte mich in Schulen. Ich wusste mehr als die Doktoren. Er saß mitten unter den Lehrern und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich sehr. Antonius gibt Hilarion ein Zeichen, still zu sein. Um mich den Sitten anzupassen, heiratete ich eine Frau und verbrachte die Tage in meinem Königspalast. Aber der Anblick des Elends in der Welt führte mich weg von den Genüssen. Ich bettelte auf den Straßen, in Lumpen gekleidet, und jede Empfindung wurde vernichtet, jede Freude, jede Sehnsucht. Da versammelte ich all meine Gedanken und erkannte das Wesen der Dinge, die Täuschung einer jeden Gestalt. Einer jeden Gestalt. 6 Jahre hielt ich mich unbeweglich, setzte mich den Mücken aus, den Löwen, dem Regen, dem Schnee, ohne mich auch nur mit der Hand zu schützen. Das habe ich auch ertragen. Nur die Versuchung fehlte noch. Da habe ich sie gerufen. Ihre Söhne kamen, hässlich, mit unzähligen Gesichtern. Dann kamen ihre Töchter, bezaubernd schön, geschminkt. Sie blinzeln, öffnen die Kleider, um zu verführen. Es sind errötende Jungfrauen und Königinnen mit großem Gefolge. Er auch. Den bösen Geist habe ich bezwungen. Und als ich schließlich vorgedrungen war, in die 4 Sphären der unsichtbaren Welt, bekam ich die letzte Einsicht. Ich wurde der Buddha. Alle Götter auf dem Felsen verneigen sich und der Erhabene hebt seine Hand in die Höhe. Nachdem ich in diesem letzten Dasein das Gesetz gepredigt habe, bleibt nichts mehr zu tun. Menschen, Tiere, Götter, Ozeane und Gebirge, die Sandkörner des Ganges mit den Myriaden von Sternen, alles wird sterben. Und bis Neues entsteht, wird eine Flamme auf den Trümmern der Zerstörung tanzen. Da erfasst ein Schwindel die Götter. Sie wanken und erbrechen ihr Leben. Ihre Kronen zerspringen, ihre Fahnen fliegen davon, sie reißen sich ihre Geschlechtsteile ab, werfen die Schalen, aus denen sie Unsterblichkeit schlürften, über die Schulter. Sie erwürgen sich mit ihren Schlangen und lösen sich auf. Die Luft ist kalt, der Himmel von düsterem Blau. Zahlreiche Sterne flimmern. Antonius liegt auf der Erde, das Gesicht in den Händen. Hilarion steht hinter ihm. Seit 12.000 Jahren beobachten Menschen den Himmel, um die Götter besser kennenzulernen. Die Sterne sind keine Götter. Die Babylonier sagen doch. Aber auch der Himmel hat einen Herrn. Die Felsen verwandeln sich zu einem gewaltigen Berg. Und es ist so dunkel, dass man nichts mehr sehen kann. Dreh dich um. Es gibt noch einiges zu sehen. Nein, das ist gefährlich. 2 rote Pfeile blitzen aus Hilarions Pupillen. Antonius bemerkt auf einmal seine ungeheure Größe. Ein paar Mal schon kam es mir so vor, als würdest du wachsen. Und das war keine Täuschung. Wie kann das sein? Du erschreckst mich, Hilarion. Erkläre mir das. Hilarion streckt den Arm aus. Sieh hin. Was ist das? Antonius sieht im blassen Schein des Mondes eine endlose Karawane, die über den Kamm des Felsens zieht. Und alle, einer nach dem anderen, stürzen von der Felswand in den Abgrund, aneinander gefesselt, mit Purpurmasken und erhobenen Händen. Genug, bitte. Auf Erbarmen, sie ermüden mich. Ist es nicht eine Freude, Sie so zu sehen, in dieser Schmach, dem Todeskampf ausgeliefert? Früher haben Sie für Unterhaltung gesorgt. Und er zeigt ihm in einem Wäldchen eine völlig nackte Frau auf allen Vieren, wie ein Tier. Sie wird gedeckt von einem Mann, der in jeder Hand eine Fackel hält. Das ist die Göttin von Arikia mit dem Dämon Virbius. Ihr Priester musste ein Mörder sein. Die Leichenschänder und Straßenräuber liebten diesen Gottesdienst. Antonius schließt die Augen. Alles, was er gesehen hat, vermischt sich in seinem Geist. Die plötzliche Übelkeit eines Rausches überkommt ihn. Antonius! Er versucht zu hassen, aber sein Herz wird erweicht von einem unbestimmten Mitgefühl. Was macht dich denn so traurig? Ich denke an all die Seelen, die verloren sind durch diese falschen Götter. Hat das Rasen in Wollust nicht etwas von der Uneigennützigkeit der Buße? Hilarion steht verwandelt vor ihm, schön wie ein Engel, leuchtend wie eine Sonne. Und so groß, dass Antonius den Kopf weit in den Nacken legen muss. Wer bist du? Mein Reich gleicht dem Universum und mein Verlangen kennt keine Grenzen. Ich schreite immer fort, befreie den Geist und wiege die Welten ohne Hass, ohne Furcht, ohne Mitleid, ohne Liebe und ohne Gott. Man nennt mich die Wissenschaft. Hilarion fesselt ihn mit seinem Blick. Du dürftest eher der Teufel sein. Willst du ihn sehen? Wenn ich ihn nur einmal sehen würde, die Abscheu vor ihm würde mich für immer befreien. Ja! Ein Pferdefuß erscheint. Antonius bereut. Aber schon hat ihn der Teufel auf seine Hörner geworfen und davongetragen. Ich schwebe. Wohin? Ich hab doch eben noch den Verfluchten gesehen. Eine Wolke trägt mich. Vielleicht bin ich tot und fahre auf zu Gott. Unter Antonius, in der Haltung eines Schwimmers, der Leibhaftige, verborgen von den weit geöffneten Flügeln, die einer Wolke gleichen. Wie gut. Diese reine Luft. Da unten blitzt es. Was für ein Blick. Die Flüsse. Die Wüste, das Meer. Und da, das andere Meer. Und da hinten, da geht die Sonne auf. Die Sonne geht nicht auf. Die Erde nimmt die Form einer Kugel an. Und Antonius sieht, wie sie sich um ihre Pole dreht. Jetzt kann ich sie schon kaum mehr sehen. Sie wird zu einem Licht wie die anderen. Der Teufel trägt ihn zu den Sternen. Lauter Sterne. Sie ziehen sich an und gleichzeitig stoßen sie sich ab. Ihre Bahn wird gelenkt durch die Kraft eines Gesetzes, das diese Ordnung bewirkt. Ja. Ja, mein Verstand kann es erfassen. Er wächst mit deinen Gedanken. Das übersteigt alle Wonnen der Liebe. Auch deine Freude wird sich ins Unendliche steigern. Hm? Wie gewaltig ist Gott! Leuchtende Wolken treiben dahin und lösen sich auf. Antonius stützt sich auf die Hörner des Teufels. Weiter! Es regnet Sterne. Und dazwischen sind Räume der absoluten Finsternis. Die Milchstraße funkelt und die Sterne vervielfältigen sich. Antonius berechnet die Punkte, an denen sich ihre Bahnen kreuzen. Er durchschaut das komplexe Muster ihrer Bewegungen in der Schwerelosigkeit und überlastet seine Gedanken mit der Kalkulation ihrer Entfernung. Was ist das Ziel von alledem? Der Teufel hält an und wiegt ihn sanft. Es gibt kein Ziel. Denn es gibt keinen Grund, kein Oben. Kein Unten. Die ganze Materie. Alles ist also ein Teil Gottes. Kannst du wissen, wo er endet? Nein. Aber es gibt über all dem noch einen. Eine große Seele. Einen Vater, den mein Herz anbetet und der mich liebt. Könnte er Liebe, Zorn oder Mitleid fühlen? Wäre er nicht vollkommen? Er kann nicht herabsteigen zur Empfindung. Eines Tages werde ich ihn schauen. Das Böse und das Gute, das betrifft nur dich. Wie Lust und Schmerz und Tod und Geburt und Tag. Und Nacht. Das alles gilt nur in einem winzigen Winkel für eine ganz beschränkte Umgebung. Antonius sieht nichts mehr. Er verliert sein Bewusstsein. All diese Dinge kommen zu dir durch deinen Geist, der die Dinge verzerrt. Du wirst das Universum und seine Ausdehnung nicht verstehen. Du kannst den Begriff Gott nicht fassen. Der Teufel hält Antonius in der Hand, am ausgestreckten Arm und sieht ihn an, mit offenem Rachen. Verehre also mich und verfluche das Trugbild, das du Gott nennst. In einer letzten Regung von Hoffnung blickt Antonius nach oben. Über den Teufel hinweg. Was ist das für ein Licht? Morgenlicht. Antonius liegt am Rande des Felsens und bleibt regungslos. Und ich hatte geglaubt, mit Gott eins zu sein. Früher, manchmal im Gebet, mitten in der Nacht, dachte ich zu spüren, wie alles Sein so in der Stille, zusammen mit mir, ganz bei Gott sei. Geschenke des Himmels. Ich kann nicht mehr beten. Er dreht sich zur Seite und blickt in den Abgrund. Wer darunter fällt, nur eine kleine Bewegung. Da erscheint ihm eine alte Frau. Na los! Antonius erschrickt und glaubt, seine Mutter zu erkennen. aber die Frau ist viel älter und vollkommen abgemagert. Vom Kopf herab bis zu den dürren Beinen hängt ein Leichentuch. Was hält dich zurück? Er steht auf. Ich fürchte, es ist Sünde. Etwas zu tun, das sich Gott gleichstellt? In ihren finsteren Augenhöhlen flackern zwei Grablampen. Er hat dich geschaffen. Und du entscheidest zu gehen, mutig und aus freien Stücken. Du wirst nicht leiden. Es geht schnell. Neben seiner Hütte sieht Antonius eine andere Frau. Jung und wunderschön. Antonius. Er hält sie für Ammonaria. Lebe doch. Ammonaria. Genieße doch. Ihre schweren Augenlider sind überschwemmt von Sehnsucht. Folge deinem Herzen und dem Begehren deiner Augen. Meine Augen. Mein Herz ist müde. Geh in die Stadt. Öffne eine blau gestrichene Tür. Du wirst eine Frau sehen, in dünnen Stoffen und mit offenem Haar. Sie weiß etwas und wird es dir mit ihren Händen erzählen. Diese Spiele muss man nicht erlebt haben, um ihre Bitterkeit zu spüren. Hast du nicht genug von der Eintönigkeit der Tage? Die Alte ist noch dünner geworden. Von der Hässlichkeit der Welt und von der Dummheit der Sonne? Eine Fledermaus kreist um ihren haarlosen Schädel. Ja, doch. Und sie öffnet die Arme. Jeremie! All das ist widerwärtig. Du kannst Quellen entdecken. Komm her. Du wirst genießen, was du jetzt verachtest. Ich bin es, der dich ernst macht. Das Leichentuch fällt und das Skelett des Todes wird sichtbar. Komm her. Während auch die Junge auf Antonius zukommt und die Augen verdreht. Es gibt Orte auf der Welt, die sind so herrlich, dass man die ganze Erde umarmen möchte. Ich bin Trost, Ruhe und Vergessen. Du kannst mir nicht widerstehen. Der gewaltige Leib der Wollust drängt heran und das Kleid platzt auf. Wenn sie meinen Duft einatmen. Ich bin es, der dich ernst macht. Ich nicht nach. Ich heule, ich weiche. Ich habe den Schweiß der Toten und das Aussehen eines Kadavers. Es gibt Zuckungen der Lust beim Begräbnis der Könige. Ich streue frisch mit Musik, um meine Verdienste zu würdigen. Ich löse die Materie auf. Du vernichtest, damit ich aufbaue. Das erschreckt mich nicht. Ich lehne das Glück ab und fühle mich ewig. Der Tod ist auch nur eine Täuschung. Ein Schleier, der verhüllt, dass das Leben unaufhörlich weitergeht. Antonius blickt gen Himmel, wo der Wind die Wolken zusammenschiebt. Der Himmel ist grau. Es beginnt zu nieseln und zu duften nach grünen Blättern. Da erscheint plötzlich der Greif. Ein mächtiger Löwe mit Geierschnabel, weißen Flügeln und schwarzem Hals. Antonius kniet nieder. Der Greif starrt in seine Augen und drückt seine roten Krallen tief in den Boden. Dabei ruft er etwas und bekommt von überall her Antwort. Die Erde bebt und eine Unzahl fürchterlicher Tiere tauchen auf. Der Mürme Kuleo, vorne Löwe, hinten Ameise. Die Schlange Axa, vor der Mose erschrak. Der Presteros, dessen Berührung das Gehirn zerfrisst. Der Leopard Falmant, der so laut brüllt, dass sein Bauch platzt. Sie regnen vom Himmel herab, kriechen aus der Erde, schlüpfen aus dem Felsen. Überall leuchten Augen, brüllende Mäuler, Brüste schwellen. Krallen werden ausgestreckt, Zähne knirschen, loses Fleisch plätschert. Sie ersticken an ihrer Zahl, vermehren sich durch Berührung, klettern übereinander. Und alle um Antonius herum sind in gleichmäßiger Bewegung. Aber der Kreis der Ungeheuer öffnet sich und der Himmel ist blau. Antonius sieht Vögel. Den Guit, den Ahuti und die Humai der Araber, welche die Seelen von ermordeten Menschen sind. Und alle erdenklichen Pflanzen strecken sich aus und winden sich in Spiralen, spitzen sich zu oder runden sich zu Fächern. Kürbisse haben das Aussehen von Brüsten, Schlingpflanzen gleichen Schlangen, Pflanzen und Tiere verschmelzen. Antonius glaubt, eine Raupe zwischen zwei Blättern zu sehen. Es ist ein Schmetterling, der auffliegt. Wurzeln verbinden sich mit Steinen. Manche Steine sehen aus wie Gehirne. Andere zeigen die Spuren von Sträuchern oder Muscheln, so dass er nicht mehr weiß, ob es Abdrücke oder die Dinge selbst sind. Und er fürchtet sich nicht mehr. Er legt sich flach auf den Bauch, stützt sich auf die Ellenbogen und beobachtet, ohne zu atmen. Vor seinem Gesicht, auf dünnen Halmen, thronen kleine winzige Kugeln. Und ringsum sind diese Kügelchen mit feinen Wimpern besetzt. Eine Schwingung lässt diese Wimpern erzittern. Glück, oh Glück, die Geburt des Lebens, der Anfang. Ich habe gesehen, wie es anfängt, sich zu bewegen. Ich könnte losfliegen, schwimmen, brüllen, frohlocken, jauchzen. Oh, ich möchte ein Käfer sein mit Flügeln. Ich möchte mich strecken wie eine Pflanze, mich teilen, fließen wie Wasser, schwingen, klingen, duften, leuchten. Ich möchte alle Formen, jedes Atom durchdringen, ja, Materie sein. Ich möchte in allem sein. Ich möchte in allem sein! Ja! Endlich wird es Tag. Und als würde ein Vorhang beiseite geschoben, rollen sich goldene Wolken zu großen Spiralen und legen den Himmel frei. Und Antonius nimmt seine Gebete wieder auf. Die Versuchung des heiligen Antonius. Nach dem gleichnamigen Roman von Gustave Flaubert aus dem Jahre 1874. Aus dem Französischen übertragen und bearbeitet von Jörg Dierenberger. Mit Andreas Fröhlich, Timo Niesner, Sabine Arnhold, Martin Engler, Silvia Rieger, Lilith Stangenberg und vielen anderen. Technische Realisation: Christoph Richter, Plan 1 Media. Komposition, Transformation und Musik Gunnar Geiße und Toni Nirschel. Regie Jörg Dierenberger. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie Christina Hensel.